Umlaufbeschlüsse des Landesvorstandes Nordrhein-Westfalen der Piratenpartei Deutschland vom 28. April bis 12. Mai 2016. Ticketnummer 195759. Antrag zum Streamen der TTIP-Dokumente in der Landesgeschäftsstelle. Dieser Antrag ist vom Artgericht Pirat vom 2. Mai. Hallo Vorstand, hiermit beantrage ich 100 € aus dem solidarischen Werbemittelbudget für die Anschaffung einer Projektionsfolie für die Landesgeschäftsstelle. Angedacht ist über diese Projektionsfolie die durch Greenpeace geleakten TTIP-Dokumente im Dauereinsatz in der LGS auf die Fensterscheibe zu projizieren. Zusätzlich sollen 2 Klebeplots angebracht werden mit der Aufschrift »Demokratie braucht Transparenz« und dies sind die geleakten TTIP-Dokumente. Darüber hinaus kann die Folie für die kommenden Veranstaltungen zum Japantag und CSD genutzt werden. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 196185, Antrag VKV Bottrop, 200 € für Werbemittel. Sehr geehrter LAFO, mit dieser E-Mail beantragt der VKV Bottrop 200 € für Werbemittel. Es folgt eine Aufstellung mit Material aus dem Piratenshop und auch dieser Antrag wurde angenommen. Mit Ticketnummer 190694 und 195205 wurden 2 neue Mitglieder im Landesverband aufgenommen.